Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 6 bis 7. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Gott segne dieses Wort. Beten. In diesem Bibelabschnitt hier aus dem Philipperbrief, im letzten Kapitel, Kapitel 4, der Philipperbrief, lernen wir mehr, was es bedeutet, zu beten und warum wir beten sollen. Und Paulus hilft uns hier zu verstehen, dass wir uns nicht sorgen sollen, ja, und oder Angst haben sollen oder uns fürchten sollen und auch nicht sorgen sollen, sondern um alles beten sollen. Also Gott sagen, was wir brauchen und vor allem ihm danken, ja. Und so wie er die Philipper, die Glaubensgemeinde zu der Zeit ermutigt, so ermutigt er uns auch, dass wir verstehen, dass wir, wenn wir beten, dass wir dankbar sind und auch Dankbarkeit ausdrücken unserem Herrgott gegenüber, unserem Herrn Jesus Christus. Und dann aber auch mit ihm sprechen, egal wie denn nur die Situation sein mag. Unsere persönliche Einladung ist da und wir tun gut daran, hier Gottes Wort zu folgen, wie Paulus das ausdrückt und sagt. Und dass wir eben dann, wenn wir gebetet haben, wissen, wir, die wir als reuige Sünder zu Christus kommen, dass Christus uns nicht nur unsere Gebete nicht nur hört, sondern er antwortet auch. Er antwortet auch. Und da ist es wichtig, dass wir auch leise sind, wenn wir beten, dass wir nicht nur beten und dann unser Gebet sprechen und dann weglaufen oder weggehen, sondern dass wir still bleiben und ruhen, ja, vor Gott. Und wir können, ihr könnt also zu jeder Zeit zu Christus beten, ja, egal was ihr macht oder auf der Arbeitsstelle oder wie auch immer. Aber es sollte ein Moment sein, wo man nicht zu sehr abgelenkt ist oder am besten gar nicht abgelenkt ist von irgendwelchen Sachen, Fernseher läuft oder Musik hören, weil das Problem dann ist, dass wir dann wohl wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, zu hören, was Jesus Christus uns ins Herz spricht, ja, und uns sagen möchte. Also das ist Teil des Gebetes. Zuhören ist ein ganz wichtiger Teil. Und da wir eben wissen, dass eben Gott uns hilft, nicht nur hört, sondern auch uns hilft in seinem persönlichen Zeitrahmen, Plan und Zeitrahmen für jeden Menschen unterschiedlich, haben wir dann eben Gottes Frieden, den wir erfahren können. Das ist ein Frieden, der, wie gesagt, der Gottes Frieden, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Gott segne dieses Wort. Und dieser Frieden ist es eben, der uns dann eben auch Schutz bietet vor den verschiedensten Schwierigkeiten, die wir haben und auch Herausforderungen, die wir haben als Christen. Denn nur weil wir zu Jesus Christus kommen als reuige Sünder, heißt das eben nicht, dass auf einmal irgendwie die Welt sich ändert oder Leute aufhören, ihrem eigenen Nutzen nachzujagen, letztendlich dem Wind. Leider gibt es Menschen, die sich Jesus Christus nicht zuwenden werden. Und das kann eben auch ein Teil sein der Schwierigkeiten, die wir haben. Ja, also, wie gesagt, hier ist es zusammengefasst: Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Gott segne dieses Wort. Und schaut auch nochmal dann, wie wichtig ist das Gebeten, dass wir eben auch ins Wort gehen. Geht nochmal rein ins Alte Testament, da haben wir dann nochmal die Ermutigung, also im Buch Josua, ja, im Alten Testament, Josua Kapitel 1, Vers 8 bis 9. Josua Kapitel 1, Vers 8 bis 9, wie wichtig es ist, ins Wort zu gehen, in die Bibel, ja, und warum wir das auch tun sollen, ja. Geht rein, Josua Kapitel 1, Vers 8 bis 9, und das hilft uns dann auch, dann im Wort und Gebet zu kombinieren und in unserer persönlichen Beziehung mit Christus zu wachsen. Und darauf kommt es an. Lieber Jesus, wir danken dir hier für, dass du uns zeigst, wie wir beten, dass du uns hilfst zu verstehen, wie wichtig es ist zu beten, dass wir Frieden haben in und durch dich. Wir wenden uns dir tagtäglich zu, in Wort und Gebet. Und wir danken dir für all das, was du tust und dass du immer da bist für uns. Und dass wir zu dir immer kommen können und auch kommen sollen. Das ist das Wichtigste. Es gibt nichts, worüber wir nicht zu dir kommen können, egal was es ist. Und mögen wir deiner Einladung folgen, in Wort und Gebet zu dir zu kommen und vor allem auch zuhören, still sein und dir zuzuhören. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus. Wir beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.